Was ist der Tag? Was ist der Tag für mich? Bring mir ein Licht. Bring mir ein Licht um diesen Tag ein bisschen zu erhellen. Um diesen Tag aus der Ecke herausstellen. Gib mir ein Licht. Was ist der Tag? Was ist der Tag für mich? Oh, dieser Tag. Was ist der Tag für mich? Gib mir ein Licht.